Chance, da ging mein Trauern an. Das Stund in der Nacht, sie haben mich gebracht, sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus. Ach Gott, sie fischten mich ins Trone aus. Mit mir ist es aus, mit mir ist es aus. Frühmorgens um 10 Uhr stellt man mich vors Regiment. Ich soll